Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, der Pullover hier gefällt mir, aber nicht in Grün. Haben Sie diesen Pullover auch in Rot? Nein, leider nicht. Aber wir haben Jacken bekommen. Für nur 55 Euro. Sie sind im Angebot. Und dann haben wir auch noch Hosen zu günstigen Preisen. Na ja, eine Jacke habe ich bei Ihnen schon letzte Woche gekauft und Hosen habe ich genug. Schade, dass Sie den Pullover nicht in Rot haben.